Eine meiner Schülerinnen bekam mal von ihrer Lateinlehrerin die Klausur im Vorhinein zugesteckt, um sie mit mir in der Nachhilfestunde zu übersetzen. Wer eh schon einen Vorteil hat, also Eltern, die Nachhilfe bezahlen können, der bekommt noch mehr Vorteile, gratis. Wer einen Nachteil hat, also Eltern, die keine Nachhilfe bezahlen können, der bekommt noch mehr Nachteile. Der muss erst eine 5 schreiben und den psychischen Stress ertragen, fast sitzen zu bleiben, bevor jemand bezahlt wird, der hilft. Erst im August 2019, nach 8 Jahren, wurde das Gesetz geändert. Es ist jetzt etwas leichter, Nachhilfeunterricht zu bekommen, auf Empfehlung der Lehrer hin. Der Nachhilfeunterricht ist aber nach wie vor nicht darauf ausgelegt, dass ein Kind sich in der Schule deutlich verbessern kann oder einen sogenannten Bildungsaufstieg vollzieht, was ja Teilhabe bedeuten würde. Er ist nur dafür da, das Schlimmste abzuwenden.